ist es? Was ist es? Was ist es, das mich so anficht? Der Eltern und blühniger Riecht. Weg, weg, ihr Verwandten, ihr Freund und Bekannt. Schweiget, schweiget nur still, ich kenn euer Dicht. Was ist es? Was ist es? Was ist es, das mich so anficht? Dir Eltern und blühniger Riecht. Weg, weg, ihr Verwandten, ihr Freund und Bekannt. Schweiget nur still, ich kenn euer Dicht. Trotz Teufel, trotz, trotz, trotz Teufel, trotz Sünde, trotz Tod, ich fürchte kein Krebser, kein Tod. Trotz Teufel, trotz Teufel, trotz Teufel, trotz Teufel, trotz Sünde, trotz Tod, ich fürchte kein Krebser, kein Tod. Jesus mich lieben, was kann mich, was kann mich betrüben? Alles, was an mir nur werde, zu Spott.